Trichter, es krummelt im Bauch. Ich explodiere gleich und komm es mir ins Bad. Sprühstuhl, alles ist versaut. Sprühstuhl, leer ich aus den Stiefeln raus. Toastbrot, Kohletabletten hab ich bereits ausprobiert. Es hat alles nichts genutzt, bin trotzdem beschmutzt. Wash it, peel it, or forget it.